Es ist ein Ein-Mann-Krieg gegen das eigene Volk. Weil der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nicht akzeptieren kann, dass seine AKP-Partei bei den Parlamentswahlen am 7. Juni die Mehrheit verloren hat, schießen wieder Türken und Kurden aufeinander. Weil Erdogan schon jetzt der mächtigste türkische Politiker seit Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk es einfach nicht erträgt, dass die prokurdische HDP-Partei mit ihrem Einzug ins Parlament seinen Traum eines Präsidialsystems vorerst zerstört hat, hat er den Friedensprozess mit den Kurden auf Eis gelegt. Deswegen war es auch überhaupt keine Überraschung, als letzte Woche die Koalitionsgespräche mit allen drei Oppositionsparteien für gescheitert erklärt wurden. Denn Erdogan will keine Koalitionsregierung, sondern eine Alleinregierung. Erdogan sagt, dass die Türkei praktisch schon ein neues politisches System habe. Schließlich sei er diesmal direkt vom Volk gewählt worden, nicht wie zuvor vom Parlament. Damit sei die Rolle des Präsidenten gestärkt. Und nun brauche die Türkei eine neue Verfassung, die die Veränderungen auch widerspiegele. Die Wähler, so sagte Erdogan, sollten die Gelegenheit haben, den Fehler vom 7. Juni zu korrigieren. Aber dass die Wähler womöglich weder die AKP-Alleinregierung noch ein Präsidialsystem wollen, das will Erdogan nicht wahrhaben. Denn vieles deutet darauf hin, dass bei Neuwahlen dieser vermeintliche Fehler nicht korrigiert wird. Barış, was übersetzt Frieden heißt, lautet das Schlagwort der letzten Wochen. Landesweit gehen die Menschen auf die Straßen. Sie halten Barış-Plakate hoch. Die Mehrheit der Türken und Kurden verlangt danach, dass beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Regierungskritische Journalisten schreiben gegen eine weitere Eskalation an. Intellektuelle veröffentlichen offene Briefe an die AKP, in denen sie fordern, den Dialog mit dem PKK-Chef Abdullah Öcalan aufrechtzuerhalten. Mit Entsetzen schauen die Menschen in den Südosten des Landes, wo gerade der Ausnahmezustand herrscht, wo in kurdischen Gebieten wie der Millionenmetropole Diyarbakir stundenweise das Internet, die Strom- und Wasserversorgung gekappt und Ausgangssperren verhängt werden, sich türkische Militärs und PKK-Rebellen schwere Gefechte liefern. Mit nationalistischen Tönen aber heizt Erdogan die Stimmung weiter an. So wohnte er am letzten Wochenende in der nordtürkischen Schwarzmeerstadt Trabzon der Beisetzung eines von PKK-Rebellen getöteten Soldaten bei und kondolierte der Familie des Opfers mit den Worten: »Wir verabschieden uns von einem Märtyrer. Welch Glück für die Familie, welch Glück für all seine Angehörigen.« Am Sarg des jungen Mannes versprach Erdogan, den Kampf gegen die PKK bis zum jüngsten Tag fortzusetzen. An anderer Stelle machte er die HDP und regierungskritische Medien für die Gewaltspirale mitverantwortlich. Ein Pack von Intellektuellen und Zeitungskolumnisten, das niedriger als Vieh sei, beteilige sich am Verrat an der Nation. Doch die Menschen durchschauen, dass das Staatsoberhaupt die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes riskiert. Lautstark fragen die Mütter umgekommener Soldaten, warum nicht Erdogans zwei Söhne in diesen schmutzigen Krieg ziehen. Nicht zuletzt aber zeigen die jüngsten Umfrageergebnisse, dass die AKP auch bei Neuwahlen wieder keine absolute Mehrheit holen wird. Laut dem renommierten Meinungsforschungsinstitut Gezici bekäme die AKP bei Neuwahlen sogar nur 39,2% der Stimmen. Bei den Wahlen im Juni waren es knapp 41%. Die Umfrage zeigte auch, dass die HDP wieder den Sprung über die 10%-Hürde schaffen würde. Nachdem Erdogan jetzt schon Krieg führt, um allein regieren zu können, bleibt es unausdenkbar, was er macht, wenn er erneut keine absolute Mehrheit bekommt. Wird dann so lange gewählt, bis ihm der Wählerwillen passt? Zu befürchten steht, dass seine nächste innenpolitische Abrechnung die Türkei noch tiefer spaltet. Erdogans Kalkül geht womöglich fehl. Doch eine gute Nachricht ist auch das nicht.